الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich grüße euch alle ganz herzlich, liebe Geschwister, und ich freue mich, euch heute wieder zu sehen. Möge Allah uns dafür den Lohn geben, für diese Sitzung, dass wir ihn gedenken und dass wir Allah Ta'ala Lob preisen, wie wir gerade gemacht haben. Derjenige, der liest und derjenige, der hört, beide haben gleichen Lohn. Beide haben den gleichen Lohn. Wenn der Koran gelesen wird, hör ihm zu, mit Verstand und mit Herzen. Allah Ta'ala belohnt dich für jeden Buchstabe, kriegst du mindestens 10 Hasanat. Für jeden Buchstabe 10 Hasanat. Dazu möchte ich den Brüdern sagen, es gibt so eine Sendung, die heißt Wer will den Million gewinnen oder Wer will Millionär werden? Ja, kennen wir die alle. Und da geht es um Millionen. Um eine Million Euro. Da gebe ich euch auch eine Chance, wer will eine Million gewinnen? Es gibt die Möglichkeit, bei Allah nicht nur Millionen, Milliarden zu gewinnen. Ganz einfach. Ganz einfach. Die Währung vom Jenseits. Die stärkste Währung. Im Jenseits nutzt dir weder Geld, noch Kinder, noch ein Reichtum, was du hast. Nichts wird dir nutzen. Außer gute Taten und gute Werke, was du in deinem Buch gespart hast. Wenn du nur Bismillahirrahmanirrahim, ein Satz, 190 Hasanat, das ist das Mindeste, was es gibt. Wie mag es sein, wenn du eine halbe Stunde Koran liest, wie viel du sammelst von Hasanat? Das sind die richtigen Millionen. Und danach müssen wir streben, nicht nur nach Dunya, nicht nur nach Geld und nach Reichtum, sondern danach, was uns im Jenseits rettet. Am Tag der Auferstehung. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An dem Tag, sagt Allah Ta'ala, an dem Tag nutzt dir weder Kinder noch dein Geld. Eine Sache ist nützlich. Ein gutes Herzen. Ein reines Herzen. Das wird dich am Tag der Auferstehung nutzen, wird dir nutzen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt uns Allah ta'ala auch in dieser Ayah, O die ihr glaubt, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. In einer ähnlichen Ayah, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Seid nicht von denjenigen, die Allah vergessen haben. Dadurch vergisst sie Allah Ta'ala. Dadurch lässt Allah Ta'ala sie außerhalb des Weges. Vergiss nicht Allah. Vergiss nicht dein Ziel, wofür du erschaffen bist, dass du Allah Ta'ala dienst, dass du gottesfürchtig bist, dass du auf dem geraden Weg bist. Und lasse dich nicht von Dunya enttäuschen. Diese Dunya ist nur ein trügerischer Genuss, ein vorübergehender Genuss, der bleibt nicht. Wo sind die Reichen? Wo sind unsere Opa? Wo sind unsere Ureltern? Sie waren reich, sie haben besessen, sie haben so vieles. Wo sind sie jetzt? Sie gehören zu den Toten, zur Vergangenheit. Du wirst auch demnächst zu den Toten gehören. Du wirst auch zu der Vergangenheit gehören. Also, bereite dich für das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala an dem schrecklichen Tag, Tag der Auferstehung, wo die Menschen alle heulen und weinen und alle Angst haben. Es ist besser für den Bruder, der jetzt kommt. Ich sage das dir, kein Problem, wir lernen jetzt. Wir lernen alle. Für euch und für mich, inshallah ta'ala. Wenn jemand kommt zu unserer Sitzung, wenn er einen Platz hinten findet, am besten er soll hinten sitzen. Wenn er aber vorne einen Platz hat, aber dadurch wird er viele Leute mit seinem Fuß springen, das kann den anderen stören. Und deswegen vom Sunnah des Propheten, dass man sowas nicht tut. Erst wenn du einen Weg hast und einen Platz hast, dann machst du das. Ansonsten, diese Sitzung hat eine Ordnung von Allah, von dem Prophet, was wir auch halten müssen. Ja, und dafür bekommt man Lohn, inshallah ta'ala. Deswegen, liebe Brüder, mit was? Warum? Subhanallah. زفاف عملوه في وقتنا احنا sie werden sich also sie werden denke ich mal ich freue mich nicht. Nächste Woche gibt's eine Hochzeit hier, deswegen wird hier geschrieben, dass der Unterricht nicht stattfindet. Da bin ich nicht einverstanden eigentlich. Wenn sie Hochzeit machen wollen, dann eine andere Zeit. Ich mache nur eine Stunde von 4 bis 5:30 Uhr, eineinhalb Stunde. Woche, sagte mal Bescheid zu. Inshallah ta'ala, heute werden wir unser Thema weiter, über unser Thema weiter erzählen. Und das ist die Ehe im Islam. Oder die Rechte der Ehefrau im Islam. Wir haben das letzte Mal schon gesprochen, wie der Islam für die Frau gesorgt hat, dass die Frau ihre Rechte bewahrt. Und wir haben uns bekommen. Heute habe ich 33 Ratschläge, Tipps. 33 Ratschläge für, damit du deine Ehefrau glücklich machst. Das sind 33 von Hunderte, denke ich mal, aber die sind die wichtigsten, damit deine Ehefrau glücklich ist. Wie wir das letzte Mal gelesen haben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns in Bukhari und Muslim, Hadith sahih, er sagt, istawsu bin nisa'i khaira. Seid gütig zu euren Ehefrauen. Sie sind ja von einer Rippe erschaffen. Und der krümmste Teil der Rippe ist der oberste Teil. Wenn du die Rippe gerade machen willst, dann machst du die kaputt. Und wenn du die so lässt, dann bleibt es auch so. Also seid gütig zu euren Frauen. Wir haben diesen Hadith ganz genau erklärt. Und wir haben das deutlich gemacht, dass viele Leute den Hadith missverstanden haben und anderes verstanden haben. Hier zeigt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Frau anderes als der Mann ist. Ganz andere geschöpfter Mensch als der Mann. Von Körper, von der Seele, von Verstand. Alles ist ganz anderes. Die Denkweise einer Frau ist nicht die Denkweise eines Mannes. Wie die Frau das Leben führt, ist nicht wie der Mann. Und das ist eine Weisheit von Allah. So hat er uns erschaffen. Und das hat damit nichts zu tun, dass jemand das missversteht, dass man sagt, also die Frau ist krumm. Das heißt, sie hat Mängel. Nein, das ist damit nicht so gemeint. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns damit gezeigt, dass die Frau anderes ist. Deswegen erwarte nicht von deiner Frau, dass sie so sein muss, wie du dir vorstellst. Es gibt viele Männer, sie haben mit ihren Frauen Probleme. Wenn du ihn fragst, er sagt ihm, ja, subhanallah, meine Frau versteht mich nie. Meine Frau macht immer das Gegenteil, was ich nicht mag, macht sie. Meine Frau hört mir nicht zu. Meine Frau macht nur, was in ihrem Kopf ist. Meine Frau. Wenn wir sehen, das Problem ist, dass dieser Mann nicht verstanden hat, dass der Frau anderes gebaut ist und er muss mit ihr umgehen, nicht wie er sich vorstellt. So muss meine Frau sein. Stopp. Ende. Punkt. Nein. Nicht so. Nicht so. Wir haben schon das letzte Mal, ich brauche nicht alles nochmal zu wiederholen, wir haben schon erzählt, wie die Frau zum Beispiel, was die Frau am schönsten findet und was der Mann am schönsten findet. Die Frau zum Beispiel braucht, dass ihr Mann ihr zuhört. Sie will mit ihm immer reden. Den Mann, wenn er ein Problem hat, dann ihm ist lieber, dass er zurück geht und in seinem Raum und er denkt an die Lösung des Problems. Sie will sprechen, sie will ihr Problem erzählen. Er nicht. Er ist zurück, er geht zurück. Also es ist ganz anderes, die Denkweise ist ganz anderes. Und das ist von Allah Ta'ala erschaffen. Deswegen müssen wir verstehen, wie eine Frau ist, aber auch die Frau muss wissen, wie der Mann ist. Der Mann braucht auch Liebe, braucht Nähe und er braucht nicht von der Frau, dass sie ihm sagt, du musst so machen, dass sie ihn führt und so und so. Das macht auch das Leben kaputt. Ja? Und deswegen, ich habe schon über wichtige Sachen gesprochen im Eheleben und wie der Ehemann damit umgeht. Heute werde ich jetzt, inshallah ta'ala, über diese Ratschläge erzählen. Eins. Erniedrige niemals deine Ehefrau. Schätze sie niemals runter. Zum Beispiel. Niemals ein schlechtes Schimpfwort, was sie in ihrer Persönlichkeit verletzt. In ihrer Persönlichkeit. Wenn du sie in ihrer Persönlichkeit triffst, sie wird das nie vergessen. Niemals in diesem Niveau rankommen, dass du sie erniedrigst. Oder schlagen. Die Frau vergisst sowas nie. Und das macht ihre Psyche kaputt. Und beziehungsweise sie fühlt sich nicht mehr geliebt. Also sie passt nicht auf sich selber auf. Sie pflegt sich nicht. Und so geht das Eheleben kaputt. Also erniedrige niemals deine Frau. Und niemals in ihre Ehre. Verstehen wir das? Dass du ihre Ehre berührst. Da ist rote Grenze. Genauso die Frau. Aber wir werden über die Rechte des Ehemannes, inshallah ta'ala, in zwei Wochen sprechen. Und da möchten wir auch, dass die Schwester auch sehr gut zuhören. Es gibt einen sehr schönen Hadith von Abu Darda, radiallahu anhu, das war ein Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu seiner Frau, O meine Frau, wenn du mich mal zornig siehst, dann mach mich ruhig und versuche mich in die Ruhe zu bringen. Und wenn ich dich zornig sehe, dann versuche ich dich wieder in die Ruhe zu bringen. Ist das abgemacht? Sie haben zusammen eine Abmachung, dass er sie erinnert und dass, wenn sie zornig ist, er bringt sie in die Ruhe und wenn er zornig ist, sie bringt ihn in die Ruhe. Das ist eine sehr schöne Weise, die Abu Darda von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gelernt hat. Nummer zwei. Das gute Charakter mit der Ehefrau. Einen guten Charakter. Nicht, dass man reinkommt, man schimpft, man zeigt ein schlechtes Gesicht, man lächelt nicht, man behandelt sie schlecht. Einen guten Charakter. Zum Beispiel, wenn die Frau krank ist, da muss der Mann für sie sorgen. Er muss ihr das Gefühl geben, dass er für sie da ist, genauso wie sie für ihn da war, als er krank ist. Er muss ihr dieses Gefühl geben, dass er sie schützt, dass er sich für sie sorgt. Das gehört zum guten Charakter. Und dass man auch für ihre Gesundheit interessiert. Dass du ihr das Gefühl gibst, deine Gesundheit ist für mich allerwichtigsten. Ja? Nummer drei. At-tahaddusu ilayha. Dass du mit deiner Frau oft sprichst. Nicht das vernachlässigst, dass du sie immer ausgrenzt, sondern dass du mit ihr sprichst, Zeit gibst. Und da haben wir in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie der Hadith von Umm Zara, als Aisha in der späteren Zeit der Nacht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen langen Dialog gehabt hat. Dieser Hadith ist eine Seite voll. Und stellt euch mal vor, wie sie das erzählt hat. Sie erzählt über 11 Frauen. Wie diese 11 Frauen zusammen sich getroffen haben. Und sie erzählen über ihre Männer. Und sie erzählt über jede Frau, was sie gesagt hat. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit hört ihr zu. Und er unterbricht sie nicht. Und er hört ihr richtig zu. Bis zu Ende. Und dann sagt er, ich bin für dich wie Abu Zara, für Ummu Zara, das war der beste Ehemann von den alle 11 Frauen. Also er hat ihr Zeit gegeben. Die Gelehrten haben sich gewundert, wie Muhammad s.a.w. so viel Zeit und so viel Ruhe für seine Frau gegeben hat. Er gibt uns damit diese Lehre, dass man seine Frau gut zuhört. Und deswegen, Allah Ta'ala sagt im Koran zu den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Und er sagt zu den Frauen des Propheten, erwähnt alles, was in euren Zuhause passiert. Alles, was von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr sollt das erzählen. Sie haben das erzählt nicht nur so. Aisha, wenn sie uns erzählt hat, radiallahu anha, so hat er mich geküsst, als er fastend war. Nicht, dass sie das zeigt, guck mal, wie er mich liebt. Nein. Lehre. Für uns alle. Sonst wissen wir gar nicht, wie wir umgehen, wenn man fastet. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Deswegen hat sie uns alles erzählt. Noch eine wichtige Sache. Zwinge deine Frau nicht, dass sie dieselbe Gedanken und dieselbe Beschäftigung wie du. Dass sie dieselbe Beschäftigung hat wie du. Wenn du ein Autohändler bist, komm nicht zu deiner Frau. Weißt du, ich habe heute einen schönen Mercedes gefunden. Die kostet, stell mal vor, nur so. Und Baujahr so und so. Und weißt du, Automatik und Airbag und. Und er beginnt so. Und sie ist ihr langweilig. Was ist das? Sie hat andere Sachen. Du musst nicht deine Frau dazu zwingen, dass sie dieselbe Gedanken wie du hat. Es kann sein, dass sie mit dir das teilnimmt und alles mit dir spricht. Aber es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Die Frau erwartet von dir was ganz anderes. Dass du über die Ehe sprichst. Wie man das besser machen kann. Was ist bei mir schlecht? Was ist bei dir schlecht? Das ist das Beste. Aber dass du ihr sagst, es gibt ein Honda hier und ein Suzuki hier und so. Das ist für sie alles unnützlich. Ja? Nummer 5. Das ist sehr wichtig. Und besonders für diejenigen, die deutsche Frauen geheiratet haben, die gerade Muslime sind. Oder für diejenigen, die eine Frau geheiratet haben, die ist gerade neu im Islam. Ob das Deutsche oder auch nicht Deutsche. Die ist gerade neu. Sei ein Vorbild für deine Frau. Pass auf. Pass auf, dass du ihr was Schlechtes zeigst. Pass auf, dass du auf nackte Frauen guckst im Fernseher und sie ist mit dir und sie guckt das. Pass auf, dass du ihr einen schlechten Charakter zeigst, was gegen die Religion ist, entweder Lüge oder dass du deine Gebete nicht festhältst und nicht gut machst oder solche Sachen. Deswegen sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith ist bei Nasa'i, Uffu ta'uffa nisa'ukum. Seid gottesfürchtig, dann werden eure Frauen beziehungsweise auch gottesfürchtig. Es ist mitverbunden. Wenn du weg vom Weg bist, entfernt bist, dann wirkt das auch auf deine Frau. Deswegen du bist als Vorbild für deine Frau. Guck nicht auf verbotene Sachen. Senke deine Blicke unten und sie auch. Und so bist du für sie einfach ein Vorbild. Noch eine Sache, das ist Nummer 6. Vorsicht, dass du die Eifersucht deiner Frau lebendig machst. Oder stärker machst. Zum Beispiel, dass du eine Frau lobst vor ihr. Oh, diese Frau da, wirklich, die ist gut. Die gefällt mir gut. Du meinst ja das gut. Es mag ja sein. Weißt du, die ist gut. Stell mal vor, die macht so und sie behandelt ihren Mann so gut. Und Vorsicht, da kommt die Eifersucht und das ist unnützlich. Das macht kaputt. Das macht kaputt. Lobe niemals eine Frau vor deiner Frau. Ja? Alles klar? Niemals. Sondern lobe sie selber. Keiner ist besser als du. Du bist die Beste aller Besten. Ja? So. Sag das mit Herzen. Ja? Du bist die Beste. Das erwartet deine Frau von dir. Noch eine Sache. Erwähne nicht ihre Mängel, was sie hat. Was sie hat, immer. Weißt du, was ich nicht bei dir mag? Dass du immer so und so und so. Dass du so schläfst und dass du das und dass du faul bist und dass du immer so. Erwähne nicht die Mängel, sie hat nicht nur Mängel. Subhanallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, la yafraku oder la yakrahu. La yakrahu mu'minun mu'mina. Iza kariha minha khuluqan, ahabba fiha khuluqan ghayrah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, kein gläubiger Mann hasst etwas oder hasst seine gläubige Frau. Wenn er bei ihr ein schlechtes Benehmen feststellt, er soll auf das Gute gucken, nicht auf das Schlechte. Er soll auf das Gute gucken. Nicht, deine Frau hat was Schlechtes, so ein schlechtes Benehmen, und du sagst, guck mal, du bist immer so, und du bist immer so, und. Zu den Frauen kommen wir inshallah in 2 Wochen. Dazu gibt's auch wichtige Sachen für die Frau. Aber du darfst nicht deiner Frau immer ihre Mängel zeigen. Und ganz besonders vor den Leuten. Das ist noch schlimmer. Und noch besonderer ist bei deiner Familie oder bei ihrer Familie. Das ist noch schlimmer. Nicht deine Frau sitzt und so und du sagst vor den Leuten, weißt du, du bist immer so und du bist immer so, du bleibst immer so. Es gibt Leute, die sowas tun. Und deswegen, pass auf, pass auf. Nummer, was, ob ihr da seid? Hm? Nein, weder noch. 8. Was ist los, Achi, wo warst du? Okay. Ja, Nummer 8. Nimm von deiner Frau die guten Sachen. Das heißt, zeig deiner Frau, oh, ich habe von dir das gelernt. Du hast mir wirklich dabei geholfen. Genauso, sie lernt von dir, aber auch du von ihr. Es gibt Männer, die fühlen sich so stolz. Er muss immer der Frau was sagen. Er ist besser als die Frau. Nein, niemals ist das so. Es steht nirgendwo im Koran oder in der Sunna, dass der Mann besser als die Frau ist. Nein. Das Verstehen, das ist ein Missverstand. Missverstehen von vielen unwissenden Leuten. Als Allah Ta'ala gesagt hat, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله تعالى sagt, die Männer sind gegenüber den Frauen, sie haben die Führungsrecht gegenüber den Frauen. Aus welchem Grund? 2 Gründe. Weil sie versorgungspflichtig sind. Und weil sie diese Führung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Das heißt aber nicht, dass der Mann besser ist als die Frau. Ihr könnt euch das so vorstellen. Das Eheleben ist wie ein Firma, was gerade gegründet ist. Ein Société, ein Firma. Ja? Und diese Firma muss einen Führer haben. Muss ein, wie heißt das? Geschäftsführer. Muss ein Geschäftsführer sein. Und dieser Geschäftsführer muss entweder die Frau oder der Mann. Und weil der Mann für die Versorgung pflichtig ist, das heißt, er ist pflichtig, die Frau, wenn sie Geld verdient, das ist ihr Geld. Sie darf damit machen, was sie will. Wenn sie das zu ihrem Mann gibt, mit ihrer Wohlgefallen, okay, aber sie ist nicht versorgungspflichtig. Der Mann ist ja. Und er ist derjenige, der rausgeht und arbeitet. Und er ist derjenige, der für die ganze Familie sorgt. Von dieser Sicht her, er hat die Übersicht über die Familie. Allah Ta'ala hat den Mann gewählt dafür. Auch mit dem physiologischen Aufbau, wie der Mann aufgebaut ist, dass er viel leiden kann körperlich, dass er geduldig bleiben kann körperlich, dass er für die Versorgung seiner Familie sorgt. Und deswegen von dieser Sicht, Allah Ta'ala hat ihm die Führung gegeben. Das heißt aber nicht, dass die Frau niedriger gestellt als der Mann. Niemals. Niemals. Die Frau kann besser als der Mann sein. Allah Ta'ala hat uns im Koran 2 Frauen erwähnt. Er redet mit allen Gläubigen der Erde. Er sagt, oh, die ihr glaubt, ihr habt in diesen 2 Frauen ein Vorbild. Eine Frau, das ist die Frau von Pharaon. ihr habt ein Vorbild an diesen zwei Frauen. Also zwei Frauen sind unser Vorbild. Subhanallah. Und deswegen, der Islam zeigt uns damit, Gottes Furcht ist dieser Maßstab, was besser, wer besser ist und wer niedriger gestuft ist. Und deswegen, nimm von deiner Frau, die Nummer 8, nimm von deiner Frau, lern von deiner Frau, was gut ist. Wenn deine Frau zum Beispiel bei der Führung, bei dem Denken für organisatorischen Sachen besser denkst als du, nimm ihre Meinung und sag ihr, oh, du hast mir wirklich geholfen. Gib ihr dieses Gefühl, dass sie auch in dieser Firma teilnimmt und dass sie was bringt. Ja? Und gib ihr nicht das Gefühl, dass ihre Meinung immer nichts ist. Guck mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt so einen Spruch. Ein Spruch, was ganz, also falsch, total falsch. Und schlimmer ist, dass diejenigen, die das sagen, sie sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Lüge über Muhammad. Und das ist nur ein Spruch von unwissenden Leuten. Sie sagen, Shawiruhunna, wala, also fragt eure Frauen nach Meinung, aber folgt niemals ihrer Meinung. So heißt das. Folgt niemals ihrer Meinung. Das ist falsch. Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben wir das letzte Mal gehört, im letzten Sonntag, als er die Meinung von seiner Frau Ummu Salama al-Ma'adun genommen hat. Als sie ihm gesagt hat, schneide deine Haare und geh raus, dann werden sie dasselbe tun. Und dann haben sie wirklich. Er hat ihre Meinung genommen. Da brauche ich nicht nochmal das zu wiederholen. Ihr könnt die anderen Unterricht nochmal hören. Also, lern von deiner Frau auch von ihre guten Sachen, was sie besitzt. Ihre gute Charakter. Und sie soll auch von dir lernen. Nummer 9. Sei ruhig. Und nicht schnell zornig werden. Der Zorn ist wie ein Feuer. Und deswegen, die Gelehrten des Islams haben das beobachtet. Wenn man zornig wird, was passiert? Die Augen werden rot. Ja? Das Gesicht wird rot. Auch noch dazu, man wird hässlich. Vom Gesicht. Sie beweisen damit, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, der Zorn ist von Feuer. Und ist von Shaitan. Wenn wir die zwei Beobachtungen nehmen, der Ursprung von Zorn ist von Feuer. Wie das passiert, dass dein Blut hochkommt und dass du rot wirst und dass du warm wirst und dass du schrecklich aussiehst, so der Shaitan ist hässlich. Allah Ta'ala hat sein Aussehen hässlich gemacht. Als er nicht niedergeworfen hat vor Adam, ab dieser Zeit, Allah Ta'ala hat sein Aussehen schlimm und hässlich gezeigt. Wir wissen nicht, wie sie aussehen. Wir können sie nicht sehen. Keiner soll sagen, ich habe einen Shaitan gesehen. Nein, niemals wirst du ihn sehen. Er kann aber dir erscheinen in Form einer Sache. Schlange oder ein Tier oder. Aber sein Aussehen, wie er aussieht, keiner hat das gesehen und keiner wird das sehen. Wer hat das gesagt? Der Koran. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. Er, der Shaitan, Aduullah, der Feind Allahs, er sieht euch mit seinen Gefährten, aber ihr könnt sie nie sehen. Wir können ihn nicht sehen. Und deswegen, der Zorn ist von Shaitan. Deswegen sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du zornig bist, dann pass auf diese Sachen auf. Was? Wenn du stehen bist, dann sitze. Wenn du sitzen bist, dann leg dich hin. Das macht den Zorn niedriger. Ja? Und noch besser, geh dich waschen. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Zorn ist von Feuer. Und nichts macht den Feuer weg außer Wasser. Geh dich waschen. Und noch besser, bete zwei Raka'a. Dann wird das erlöscht. Dann fühlst du dich noch dann besser. Aber wenn du weiter zornig, dann machst du kaputt. Ja? Also, das ist der Nummer 9. 11. Wenn sie etwas macht. Ja, was denn? Was habe ich gesagt? Ist es doch 10, oder? Ich habe gesagt 11. Es passt auf. Masha'Allah alaikum. Nummer 10. Wenn deine Frau was Gutes macht, dann belohne sie. Was heißt belohnen? Ermutige sie mit einem schönen Gest. Guckt man, diejenigen, die verheiratet sind und auch diejenigen, die Kinder haben. Die Frau erzieht die Kinder. Wallahi al-Azim, liebe Brüder, wenn uns das übergeben wurde, wir machen das nur kaputt. Die Erziehung ist ganz, ganz schwer. Schwer, sehr schwer. Du kannst so viel studieren, wie du willst und Tag und Nacht lernen und so. Diese Mühe ist nichts im Vergleich zu dieser Arbeit, was die Frau leistet für die Erziehung der Kinder. Es gibt Frauen, die erziehen nicht ihre Kinder, sie vernachlässigen. Aber ich rede jetzt über, alhamdulillah, gute Frauen, die um ihre Kinder aufpassen. Die Erziehung ist eine ganz schwere Sache. Stellt euch mal vor, die Frau erzieht, ernährt, die Haushalt und so viele Sachen. Obwohl, sie macht das von ihr aus. Du gehst arbeiten, du sorgst für die Familie, ist auch gut. Aber ihre Arbeit muss auch gesehen werden. Nicht nur deine Arbeit. Nicht nur, dass du sagst, oh, ich arbeite. Sie muss so machen, ja, ich arbeite für sie. Nein, sie hat noch schwere Arbeit als du. Und deswegen, es gibt so viele Geste. Das letzte Mal haben wir erwähnt, Gest für eine Blume. Zum Beispiel, bevor die reinkommt, geh ins Schlafzimmer und mach das auf dem Bett, eine Blume. Mit einem schönen kleinen Brief. Ja, so schön, was Schönes zu schreiben. Das ermutigt sie. Das versteckt sie. Noch eine schöne Idee. Ich würde das als Ratschlag geben. Stell dir mal vor, deine Frau, die deine Kinder erzieht, die um dich sorgt, das ist eine Leistung. Das ist besser als ein abgeschlossenes Studium, als Ingenieur oder Doktor. Warum geben wir nicht unseren Frauen ein Zertifikat? Geh, mach einen Rahmen. Wirklich, ein Rahmen. Du hast, entweder wenn du keinen Computer hast, zu Hause, wenn du keinen Computer hast, geh da, wo Computer ist, und erstelle ein schönes Zertifikat mit einem Briefkopf, ein Zertifikat oder Auszeichnung, und schreib, ich erteile dir, meine liebe Frau, dieses Zertifikat für die Ehre oder für etwas, formulier das so schön, dass du ihr sagst, ich sehe deine Arbeit, was du leistest. Und dafür gebe ich dir das als Zertifikat. Du verdienst das. Wisst ihr, wie die Frau das sieht? Allahu Akbar. Das ist das Schönste, was ein Mann seiner Frau gibt. Mach das. Du sagst ihr, ich erkenne deine Arbeit. Ich erkenne deine Leistung. Mach das. Warum nicht? Das Schöne ist, das ist nur Beispiele. Ansonsten, wenn man Gedanken macht, es gibt viele Ideen, die man in dieser Hinsicht macht. Eine andere Sache, Nummer 13. Nummer 11 ist, gib deiner Frau ein Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. So viele schlechte Männer, die erniedrigen die Frauen, die geben ihnen immer kein Vertrauen. Die fühlen sich immer schwach. Nein, gib ihr ein richtiges Vertrauen, dass sie sich selber vertraut. Sie sagt ihr, oh, du kannst das wirklich am besten. Das wird dieses Vertrauen, wenn deine Frau stark ist, dann wirkt das auf ihr Verhalten. Dann macht sie noch mehr für das Eheleben. Dann schafft sie noch mehr. Nummer 12. Sehr wichtig auch. Vergleiche niemals deine Frau mit einer anderen Frau. Sag ihr niemals, guck mal, du bist gar nicht wie die Frau da. Die ist besser als du. Die kann so und die macht so und so. Niemals. Das ist das Schlimmste. Es gibt viele Männer und viele Frauen, die kommen in diese Tür, und das ist eine Tür von Shaitan. Guckt mal, der Shaitan, wenn ein Paar verheiratet sind, der versucht mit allen Mitteln sie zu trennen. Wir haben ein Hadith, Sahih. Hier habe ich den Hadith. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, das ist bei Muslim. Er sagt uns, Inna Iblis yansibu 'arshahu 'ala al-ma' thumma yab'athu sarayahu min an-nasi fa'aqrabahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah fa'yati ahaduhum fa yaqulu ma ziltu bihi hatta zana فيقول إبليس ما فعلت شيئا سيتوب، ويقول الآخر ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهلي، فيهنئه ويلتزمه ويقول نعم أنت أنت. Guckt mal, Iblis macht seinen Thron auf dem Wasser, sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er schickt jeden Tag seine Arbeiter. Jeder kriegt einen auf geht. Der Beste unter euch, der am besten mehr Versuchung zu den Menschen bringt, der mehrere Menschen in die Irre bringt. Da kommt der einer, der sagt ihm, ja Iblis, ich habe mit dem Mann versucht, mit diesem jungen Mann, der in Berlin ist, der in Wartestraße oder irgendeiner Straße wohnt, nun mal so, Kind, das ist der. Der ist gerade Muslim geworden und ich habe mit ihm versucht, ich habe alles versucht, dass er eine Unzucht begangen hat, mit einer Frau geschlafen hat. Er sagt ihm, geh weg, das ist nichts. Er wird bereuen. Er wird bereuen. Einer kommt, ich habe alles versucht, dass er gelogen hat. Er sagt, geh weg, er wird bereuen. Der andere kommt, ich habe alles versucht, bis er geklaut hat. Er sagt ihm, geh weg, er wird bereuen und er wird das Recht zurückgeben. Das sind die Muslime, die bereuen immer. Und sie haben keine Vermittler zwischen ihnen und Gott, dass sie in Ohren, und vergib mir die Sünde. Und dass er geht zu einem Scheich und er bekommt die Vergebung. Nein, man nimmt die Vergebung von Allah Ta'ala. Aber da kommt einer, der sagt ihm, ich habe versucht, lange Zeit gearbeitet, bis ich zwischen zwei Ehepartner getrennt habe. Er sagt ihm, Ente, Ent, du, komm hier. Er bringt ihn näher und er zieht ihm die Krone. Dann ist er eine Stufe höher, Finanzminister oder Bürgermeister oder sowas. Das ist jetzt nur Beispiele, aber er macht ihm eine Stufe höher. Du bist das. Er zerstört eine Familie. Er zerstört die Frau und den Mann. Und die Kinder, wenn die Kinder sind. Und das ist das Schlimmste, was es passiert. Deswegen, das ist ein Tür zu Shaitan, dass der Mann seine Frau mit einer anderen Frau vergleicht. Nein! Guck auf deine Frau so, wie sie ist. So, wie sie ist. Und wenn du sie mal vergleichen willst, dann vergleiche sie mit Aisha, radiallahu anha, mit Fatima, aber nicht mit ihrer Nachbarin, Katrin, oder was sie heißt. Ja? Lass das! Oder Bekannten, oder Verwandten, lass alles! Deine Frau ist deine Frau, eigenständig, bleibt für dich und du lobst die. Und wenn sie einen Mangel hat, mit einer guten Methode, vergleiche sie nicht mit Bekannten oder mit anderen Personen, sondern nur mit Aisha oder Fatima und diese Frauen, unsere Vorbilder. Nummer 57. Nummer 13. Ermutige deine Frau auch, dass sie im Leben weiterkommt. Das heißt, wenn es eine Schulung gibt, zum Beispiel in einem bestimmten Bereich, wo sie sich stärkt, zum Beispiel egal wo, im Informatikbereich, in allen Bereichen, ermutige sie, dass sie etwas macht, so etwas macht, mit Bedingung, dass das in religiösen Grenzen läuft. Dass sie nicht mit Männern arbeitet, dass sie nicht mit Männern in Verbindung kommt und so, dass das religiös läuft, ermutige sie. Sie soll auch was machen. Genauso wie du für Da'wah arbeitest, sie soll auch für Da'wah arbeiten, mit ihren Mitteln. Sie schafft es sogar vielleicht besser als du. Ja? Wenn du vieles machst, sag ich mal, im Computer, sie kann woanders mehr schaffen, dann lass ihr diese Möglichkeit, dass sie sich bildet, ausbildet. Das ist auch zu ihrem Guten. Nummer 14. Das habe ich eigentlich im Innen von der Rede gesagt. Als Beispiel, dass du ihr zuhörst und dass du ihr Zeit gibst. Das haben wir das letzte Mal gesagt. Ja, Nummer 15, das ist sehr, sehr wichtig. Für Nichtverheirateten und Verheirateten. Besonders für diejenigen, die jetzt gerade heiraten werden. Oder auch die Männer, die schon verheiratet sind. Gebe niemals deiner Frau ein Gefühl, dass sie unsicher ist. Dass du das nicht kannst, dass du für sie sorgst. Gib ihr immer. Wo, hallo? Hallo? Hallo? Ho. Entweder sitzt du oder gehst du hinten. Was meinst du dazu? Sitzt du? Besser? Gehst du? Okay, alles klar. Also, es ist besser, gib deiner Frau dieses Sicherheitsgefühl, dass du sagst, denk nicht an die Versorgung, ich bin derjenige, der das macht. Dass du die Arbeit liebst, dass du gern arbeitest, wenn die Frau das sieht. Sie fühlt sich gut. Sie fühlt sich geborgen. Sag ihr, ich bin derjenige, der das alles erfüllt. Wenn die Frau das bei einem Mann sieht, sie spürt diese Stärke. Und so muss ein Mann sein. So musst du sein. Diese Stärke. Dass du sagst, ich arbeite, ich mache das. Ja, brauchst du nicht daran zu denken, wenn du, deine Sache, brauchst du gar nicht zu arbeiten, auch wenn du nicht willst, wenn du zu Hause wirklich bleiben willst, mach das nicht, ich mache das. Das ist eine sehr gute Sache. Nummer 16. Vorsicht. Vorsicht von den verbotenen Beziehungen mit anderen Frauen. Vorsicht. Egal wie die Beziehung ist, auch wenn die Beziehung gut anfängt, ganz normal und so. Nein. Nein, du bist ein verheirateter Mensch. Schütz deine Familie. Egal wie sie uns nennen. Sie nennen uns Radikalen, sie nennen uns Extremisten, sie nennen uns, so ist der Islam. Er schützt das Leben, das Eheleben. Die Frau darf nicht mit fremden Männern in Verbindung kommen. Ich meine in Verbindung. Das ist diese Beziehung. Und der Mann auch nicht. Und so muss die Familie bewahrt bleiben. Vorsicht, das ist Nummer 16. Nummer 17 ist, genauso wie du deine Frau schön und sauber haben willst, du musst auch schön aussehen. Zieh dich nicht schlecht an. Schmutzige Kleidung oder staubiges Haar. Oder du kommst, du pflegst dich nicht. Es gehört dazu, zum Beispiel die Fingernägel und die Nägel von Zehen, dass man das sie schneidet. Es ist, gehört zur Sünde des Propheten, sogar, dass man das einmal in der Woche macht. Ja? Oder, dass man auch die Haare unter den Armen, ja, unter den Achsen, auch schneidet. Auch die Haare bei dem also bei dem Geschlecht, also im Glied, so, dass man das auch macht. Das gehört zu unserer Religion. Ja? Das gehört zu unserer Religion. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, 7 sind von Fitra, von der natürlichen Erschaffung eines Menschen. Dazu gehört die Fingernägel, das, die Haare zu schneiden und den Bart wachsen zu lassen, das gehört auch zur Schönheit und zur natürlichen Erschaffung eines Mannes. Ja? Und vieles anderes. Also, pflege dich und sei schön vor deiner Frau und zeige dich schön für deine Frau, wie du sie auch schön haben willst. Ibn Abbas hat gesagt, radiallahu anh, ich mag und ich liebe, dass ich für meine Frau immer gut und schön aussehe, genauso wie ich das gern haben will, dass meine Frau schön aussieht. Gib ihr eine Zeit für Spaß, für andere Sachen wie Spaziergang, solche Sachen vom Leben. Gib die Zeit dafür, dass du auch mit ihr rausgehst, dass ihr mal in einem Ort verreist oder sowas. Gib dafür Zeit. Das ist auch sehr wichtig für das Eheleben. Ja, 19 ist auch sehr wichtig. Eigentlich die 33 sind alle ausgewählt. Du musst deine Frau das wirklich zeigen vom Herzen, dass du ihre Familie sehr liebst. Ihr Vater, ihre Mutter, ihre Verwandten, dass du sie liebst. Nicht, hey, dein Bruder, die gefällt mir nicht, geh mal nicht zu ihm. Oder deine Schwester, die ist so und so. Nein, der Islam ist nicht so. Der Islam ist für Familien. Wir müssen die Familien immer zusammenhalten. Und deswegen gib deiner Frau das Gefühl, dass du ihre Familie liebst und magst und besuchst und für sie sogar sorgst, wenn du dafür die Möglichkeit hast. Aber auch die Frau. Ich lasse das lieber nach 2 Wochen. Auch die Frau. Es gibt Frauen, sie wollen gerne, dass ihre Männer für sich sind. Mein Mann ist nur für mich. seine Eltern nicht, seine Familie nicht, seine Verwandten. Sie hat das gern, wenn ihr Mann nur mit ihr bleibt. Und das ist nicht gut. Die Mutter und der Vater, die kommen eher. Sie sind ja, die dich geboren haben. Und deswegen keine Frau darf sowas tun, ihre Ehemann zu hindern von seiner Familie. Am Gegenteil. Sie soll ihm sagen, hey, geh zu deiner Familie. Warum besuchst du nicht deine Familie? Deine Mutter, guck mal, sie braucht doch Schuhe, schöne Schuhe. Kauf ihr diese Schuhe. Wenn der Mann das sieht bei seiner Frau, dann liebt er sie noch mehr. Noch mehr. Aber wenn er zweifelt an ihre Liebe zu der Familie, die Liebe geht runter. Die Liebe geht runter. Deswegen eine kluge Frau, das ist die Frau, die für die Familie des Mannes liebt. Und ein kluger Mann, das ist der Mann, der die Familie der Frau sehr gut liebt. Egal, wie sie sind. Nummer 20. Wenn du einen Urlaub hast oder eine freie Zeit für ein paar Tage, lass sie nicht, dass sie davon nicht was nutzt und genießt. Gib ihr davon was. Du hast 7 Tage Urlaub und in diesen 7 Tagen bist du mit anderen Sachen beschäftigt. Oh, ich muss jetzt mein Auto reparieren, ich muss TÜV machen, ich muss das, und dann die 7 Tage sind vorbei. Nein. Von diesen 7 Tagen musst du einen Teil für die Frau geben, weil das ist eine Zeit, was sie auch von dir braucht, dass ihr zusammen seid. Nummer 21. Wenn du rausgehst von der Wohnung, gib ihr einen Kuss, es gehört zu Sunna, und mit Lächeln, und sag ihr, bitte für mich, bitte für mich. Damit lässt du diese Verbindung mit Liebe und Religion verbunden. Und die Religion verstärkt das noch. Sag, bitte für mich. Und mit einem Lächeln und mit einem guten, dass du gut aussiehst. Und noch, wenn du reinkommst, nicht auf einmal, mach das nicht so, dass ich gar nicht weiß, normalerweise kommst du um 4 Uhr, auf einmal kommst du um 12 Uhr. Besser, sag Bescheid vorher. Niemals schrecken. Vielleicht sah sie ganz anderes. Sie hat eine Maske auf dem Gesicht, sie macht etwas im Gesicht und sie sieht wie ein Monster aus durch diese Maske. Oder sie ist nicht in der Lage, dass du sie in dieser Zeit siehst. Ja? Deswegen, Muhammad s.a.w. sagt uns, لا يطرق أحدكم أهله بالليل. Wenn du von der Reise kommst, komm niemals in zu Hause in späten Nacht rein. Das ist nicht gut. Übernachte lieber in einem Hotel bis nächsten Tag. Oder, jetzt haben wir Telefon, dann ruf sie an, sag, ich komme. Noch ein Ratschlag, die damit verbunden sind, wenn wir bei 21 sind, dann fügen wir dazu die 22. Wenn du arbeiten gehst, oder irgendwohin zu deiner Beschäftigung, du gehst morgen raus, du lässt deine Frau und so, nach 4-5 Stunden, nimm den Apparat, sag, hallo, ich wollte nur nach dir fragen, wie geht's dir? Von der Arbeit. Von der Arbeit. Hallo, wie geht's dir? Ich vermisse dich und sowas. Wisst ihr, das, was denn? Das ist aber von deiner Arbeit. Und 10 Cent ist kein Geld. Deine Frau, wenn sie sowas hört, sie denkt nicht mehr an Geld. Da sagt sie, mach auch Millionen. Von ihr aus ist kein Problem. Nein, es gibt in dieser Sache nicht zu. 20 Cent, dass du anrufst, sag, wie geht's dir? Läuft alles okay? Ich habe dich nur vermisst. Ich wollte nur deine Stimme hören. Oh, das versteckt deine Frau, verstärkt sie. Und da gibst du ihr ein glückliches Gefühl. Wenn du danach zu Hause kommst, dann siehst du sie wie eine Blume. Sie strahlt, weil du hast sie froh gemacht. Ja? Guckt mal, wie leicht und wie einfach das ist. Aber wir verpassen so viele Sachen. Nummer 23. Hilf ihr bei Haushalt und zu Hause. Hilf ihr im Haushalt zu Hause. Das ist zu viel für sie. Wenn das zu viel für sie und so, hilf ihr und zeig ihr, dass du auch gerne hilfst. Nummer 24. Was haben wir eigentlich gesagt? dass man nicht nach den Mängeln guckt. Nummer, also sagen wir 24 Mulatafatuha wa Muda'abatuha, dass du deine Frau, mit deiner Frau immer schön lustig sein musst. Immer ihr dieses Gefühl gibst, dass es immer Freude und dass du lustig bist und so. Weil, so hat Umar ibn Khattab gesagt, wenn man bei seiner Frau ist, dann muss man so sein wie ein kleines Kind. Und wenn man draußen ist, mit den Leuten, dann muss man ein Mann sein. Bei deiner Frau bist du wie ein Kind. Ja, alles machst du wie kleine Kinder. Und das macht schön, mit einer schönen Weise. Aber wenn du draußen bist, unter den Leuten, du bist ein Mann. Da gibt es nicht sowas. Ja? Nummer 25. Das haben wenige. Wenige Leute ertragen das. Diese Naqd, was ist Naqd? Dieses, wenn sie dir etwas bei dir sieht, was nicht in Ordnung ist, was ihr nicht gefällt, ein Fehler. Sie sagt dir, pass auf, diese Sache wirklich ist, dann hör zu. Hör zu! Gleich, wenn die Frau damit anfängt, lass mich los, geh weg und sowas. Nein, wenn sie etwas sagt, was von deinen Fehlern gehören, hör mit einem weiten Herz und hör ihr richtig zu. Und wenn das richtig ist, dann gib ihr Recht. Die Männer werden sagen, ja, reicht, lieber Bruder Abadin, du hast uns so viele Schläge gegeben. Ja, ihr werdet schon 3 Wochen leiden, was heißt leiden? Wirklich zuhören und eure Pflichten. Aber inshallah ta'ala, wenn wir auch dazu kommen, dass die Frauen auch zuhören, wie die Rechte der Männer sind, nicht, dass sie sagen, ah, oh, guck mal, sie geben uns kein Recht und so auf einmal. Deswegen habe ich extra damit angefangen, mit der Rechte der Frau, damit wir, dass jeder von uns seine Rechte und seine Pflichten kennt. Ohne diese eigene persönliche Interesse zu gucken. Das ist der Islam, der uns richtet. Und das ist das Schöne. Ich mache das schnell, weil ich ein paar Fragen von letzter Woche habe. Ich will die Antworten geben. Eine Sache, sorge für deine Frau und für deine Kinder gut. Das heißt, sei nicht geizig. Am besten belohnt. Deswegen, sei nicht geizig gegenüber deiner Frau. Sei freigebig. Wenn sie was braucht, kein Problem, kein Problem. Denk nicht immer an Geiz und so. Kein Problem, nimm, inshallah ta'ala, aber in Grenzen. Die Frau muss auch das in Grenzen sehen. Nicht, dass der Mann gar nichts hat und sie sagt ihm, hey, ich will eine schöne Kette aus Gold und so, und der Mann hat nichts. Sie soll auch nach seiner Kraft gehen, wie er das kann. Nummer 27, dass ihr zwischeneinander Geschenke austauscht. Ab und zu, warum nicht? Du bringst das als Geschenk. Ich habe ein Geschenk für dich. Muss nicht nach einer Gelegenheit sein, das heißt ein Hochzeitstag oder so. Nein, ein Geschenk. So, ich habe an dich gedacht. Ich habe gedacht, du verdienst ein Geschenk. Und sie auch zu ihrem Mann. Nummer 28. Ja, das ist schön. Wenn du zu Hause bist, wie du deine Frau guckst, gib ein schönes Guck sie und schau sie schön, mit Liebe. Es gibt ein Gucken, brauche ich euch das nicht zu zeigen, jeder kann das anderes, dass du sie mit Liebe und mit Lust guckst und schaust. Sie guckt dich, sie fühlt sich immer gut. Ich bin immer im Mittelpunkt. Wenn du sie guckst, nicht so, du kommst rein. Manche gucken gar nicht ihre Frau. Stellt euch mal vor. Manche gucken gar nicht Gesicht von seiner Frau. Paar Tagen. Schon so. Nein. Wenn du sie guckst, guck mit Liebe. Und sie muss das spüren und finden. Ja? Nummer 29. Das habe ich gesagt. Das ist mit dem Telefonieren von der Arbeit. 30. Also, dass du mit deiner Frau so machst, dass ihr beide für die organisatorischen Sachen, für die Ordnung, für die Familie zusammensitzt und zusammenspricht. Zum Beispiel, ihr macht Ordnung in dein Bücherregal, mach das zusammen. Die Arbeit zusammen ist was Schönes. Ihr macht das Gleiche zusammen. Oder wenn sie kocht, sag, guck mal, ich mache Salat. Der Salat ist leicht. Und du machst Topf. Mach was. Und ihr seid zusammen. Das ist was Schönes. Es verbindet euch auch. Ja? Es gibt Frauen, die haben das nicht gerne. Sie wollen nicht in der Küche gestört werden. Sie sagt, bitte lass mich nur allein, du machst mir nur Schmutz hier und, und so. Aber trotzdem, in anderen Sachen des Lebens kannst du mit ihr organisatorische Sachen regeln. Eine Sache, Nummer 31, versuch mal ab und zu Sitzungen zu machen, ruhige Sitzungen zwischen dir und deiner Frau. Dass ihr mal ein bisschen nur so spricht. Über ihr, über auch Hobbys, was hast du gerne, denkst du da, hast du das gesehen, das letzte Mal in diesem Interview, was dieser Mann gesagt hat, einfach so reden. Ja? Und lasst mal dieser Zeit für so, sie gibt was und du gibst was, also miteinander regeln, das ist auch was Schönes. Am besten in schöne, ruhige Zeiten, wie in der Nacht, dass ihr im Balkon sitzt, besonders in dieser Zeit, schöne Zeit, dass ihr sitzt und einfach redet. Das ist was Schönes. 32. La ifrata wa la tafrita fil hub. Bei der Liebe nicht extrem und nicht nachlassen. Was heißt das? Es gibt extreme Liebe, die dazu führt, dass der Mann seine Frau wie eine Sache sieht. Das heißt, du bist für mich und er ist immer eifersüchtig und ganz schlimme Eifersucht und so. Das ist extreme Liebe. Und es gibt auch diese lockere Liebe, wo man nicht die Liebe zu der Frau zeigt, sondern sei im Durchschnitt, so mittel, nicht extrem und nicht locker. 33, damit beenden wir inshallah ta'ala, dann kommen wir zu den Fragen. Wenn es Krisen gibt in der Familie, es gibt Probleme, ganz schlimme Sachen, schlimme Krankheit oder sowas, da musst du dich gut verhalten und benehmen. Ja, dass du in der Lage bist, dass du mit diesen Sachen umgehst. Nicht, dass du dich davon entfernst und du lässt die Wohnung und sie auch oder sowas, sondern ihr müsst euch da anpassen bei den Krisen. Egal wie die Krisen. Entweder ist das Geldkrise, der Mann hat kein Geld, dann muss die Frau damit einpassen und leben. Nicht, dass sie sagt, er kann ja nicht für mich sorgen, also tut mir leid. Oder bei dem Mann, wenn seine Frau krank ist und sie ist vielleicht für lange Zeit krank, dass er sagt, jetzt tut mir leid, ich suche mir eine andere oder sowas. Nein, da musst du dich einpassen. Bei den Krisen muss man einpassen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.